Erster die Propheten Haggai und Sacharja sprachen zu den Juden. Sie sprachen in Juda und Jerusalem. Sie sprachen im Namen von Gottes. Zweiter Serubabel und Jesua begannen den Tempel zu bauen. Der Tempel war für Gott in Jerusalem. Die Propheten Gottes halfen ihnen dabei. Dritter dann kamen Statthalter Tattenai und seine Freunde. Sie fragten die Juden. Wer hat euch erlaubt, diesen Tempel zu bauen? Vierter sie fragten auch, wie heißen die Männer, die bauen? Fünfter Gott passte auf die jüdischen Führer auf. Niemand konnte sie aufhalten. Sie warteten auf eine Antwort von König Darius. Sechster Statthalter Tattenai und seine Freunde schrieben einen Brief. Sie schickten den Brief an König Darius. Siebter der Brief war ein Bericht. Darin stand, sei gegrüßt, König Darius. Achter wir waren in Juda beim Tempel Gottes. Der Tempel wird mit großen Steinen gebaut. Man setzt Holz in die Wände. Die Arbeit geht gut voran. Neunter wir fragten die Führer der Juden. Wer hat euch erlaubt, diesen Tempel zu bauen? Zehnter wir fragten auch nach ihren Namen. Wir wollten dir die Namen schreiben. Elfter die Juden antworteten uns. Wir dienen dem Gott des Himmels und der Erde. Wir bauen den Tempel wieder auf. Ein großer König von Israel baute ihn früher. Zwölfter unsere Väter machten Gott wütend. Gott gab sie König Nebukadnezar. Er zerstörte den Tempel. Er brachte das Volk nach Babel. 13. im ersten Jahr von König Kyros. König Kyros erlaubte den Tempel wieder zu bauen. 14. König Kyros gab auch goldene und silberne Dinge zurück. Nebukadnezar hatte sie nach Babel gebracht. Kyros gab sie Statthalter Sheshbazar. 15. Kyros sagte zu Sheshbazar, nimm diese Dinge. Bringe sie nach Jerusalem in den Tempel. Der Tempel Gottes soll dort wieder gebaut werden. 16. Sheshbazar kam und legte den Grundstein. Das war für den Tempel Gottes in Jerusalem. Seitdem bauen sie daran. Der Tempel ist noch nicht fertig. 17. Sie baten den König, bitte suche in Babel nach. Hat König Kyros den Bau erlaubt? Bitte sage uns deine Entscheidung.